Also, da der Geoffrey heute ein wenig später kommt, werde ich ihn dann so lange vertreten, wenn da keiner einen Einspruch gegen hat. Es sei denn, irgendwer anders, ist ganz scharf, hier mal ein bisschen zu moderieren. Einspruch, hier wird nicht getreten. Schieß los. Na dann, Aufnahme hatten wir schon, Sitzung eröffnet um 20:03 Uhr. So, dann haben wir Organisatorisches. Der übliche Anweisung, dass wir uns hier möglichst kurz fassen und die PolGFs sich in ihren Ausführungen auf Dinge beschränken, die auch tatsächlich für andere Landesverbände beziehungsweise den Bund interessant sind. Und dann haben wir auch gleich schon die erste Frage an die PolGFs. Moment, sehe ich Olaf noch nicht da, dann kann er die Frage leider nicht selber stellen. Ich lese mal gerade vor. Frage an alle PolGFs von Likedealer. Wer ist in euren Landesverbänden jeweils für die Presse verantwortlich? Da das ja nicht deckungsgleich mit dem politischen Geschäftsführer, wie es glaube ich nur in Bayern ist, überall ist. Und die Bitte, euch doch bitte, also eure Presseleute doch bitte für die Servicegruppe Presse, die aktuellen Daten und die Kontaktinformationen, einzutragen. Und am besten würde ich sagen, da hat auch schon jemand, verbessert und hat gesagt, hier gibt es zuständige Vorstandsmitglieder und Pressesprecher. Ich glaube, das sollte man am besten alles dann, beides dann vermerken, damit man jeweils den passenden Ansprechpartner findet für die SG Presse. Und dann nochmal ein Add-on von mir. Bitte, liebe Landesverbände, wenn ihr spannende Themen habt, schickt eure Presseleute montags in die Redaktionskonferenz, weil da werden unsere Bundesthemen für diese Woche festgelegt. Das heißt, wenn ihr in der Woche dann einen interessanten Event habt, eine politische Sache, die höhere Relevanz hat, dann bitte, bitte, lasst uns das wissen, dann können wir euch da mit unseren Kanälen, das heißt Presse, das heißt Blogbeiträge, das bedeutet Social Media, unterstützen und euch die nötige Reichweite geben. Haben wir noch weitere Dinge, die wir unter Organisatorisches klären müssten? Höre niemanden hier schreien? Damit kämen wir zu den laufenden Projekten. Auf den Bruno müssen wir, glaube ich, noch verzichten. Dann Weihnachten statt Angst. Nochmal eine Erinnerung an euch, dass ihr vielleicht schaut, dass in euren Landesverbänden auch solche Weihnachten statt Angst Aktionen stattfinden. Und wenn ihr das organisiert bekommt, ihr die bitte an uns informiert, weil dann können wir die alle gemeinsam in der Bundespressemitteilung ankündigen. Haben wir zu Hamburg noch Neuigkeiten? Vielleicht aus dem Vorstand, das sind ja auch Vorstandsmitglieder hier, habt ihr da neue Sachen aus Hamburg, die die anderen Landesverbände wissen sollten? Es gibt diverses Neues, Details kann ich aber nicht beitragen, weil ich gerade massiv mit anderen Dingen beschäftigt bin und dass sich andere drum kümmern. Wie sieht es mit Bremen aus? Haben wir da was? Das sieht auch nicht so aus. Aber zum BO haben wir was. Und der Marc ist hier und der mag uns was zum BO erzählen. Also würde ich sagen, Marc, du hast das Wort. Vielen Dank. Ja, wir haben im Moment 5 Anträge, was noch ziemlich mau ist, unserer Ansicht nach. Und es ist im Moment noch keiner über dem Quorum. Das Quorum beträgt 10% der Teilnehmenden und mindestens 50. Und bisher hat es da noch keiner drüber geschafft. Also im Moment liegen wir da bei ungefähr 100. Darum bitte euch, dass ihr doch an die Leute, die bei euch, ja, dafür bekannt sind, dass sie öfters mal Anträge einreichen, die vielleicht mal aktiv ansprecht, gegebenenfalls fertige Anträge auch wieder einzureichen. Es ist ja doch oft vorgekommen, dass Anträge am Ende eines Parteitags hinten runtergefallen sind und vielleicht kann man die reaktivieren und dann über einen BO abstimmen. Ganz klare Aussage, keine Anträge, kein BO. Es ist ja kein Selbstzweck und wäre schade, wenn der im Sand verlaufen würde. Dann für die Mitglieder gilt, abstimmen ist nur, wenn der Beitrag bezahlt ist, und zwar auch für 2015, weil die Abstimmung erst 2015 läuft und die Verifizierung muss bestehen. Ich habe mal kurz verlinkt, wann es Verifizierungstermine gibt und es ist eben neu. Seit gestern gibt es auch die Verifizierung via Postident. Also wenn da Fragen an euch herangetreten werden, wie denn in der, ja, also in abgelegeneren Gebieten die Verifizierung stattfinden kann, dann könntet ihr auf dieses Postident-Produkt im P-Shop verweisen. Vielleicht noch kurz Sachen, die jetzt noch anstehen. Also es wird noch heute eine Info an die Mitglieder per Mail gehen, wo nochmal die ganzen Termine und auch die Vorgehensweise hinsichtlich Verifizierung und so weiter erläutert werden. Wichtigster Termin ist der Einreichungsschluss für die Anträge. Das ist der 12.12.14, 16 Uhr. Und den solltet ihr mal vormerken, erfahrungsgemäß. Ja, findet die Arbeit dann statt, wenn die Deadline bekannt ist. Also das wäre nicht schlecht, wenn ihr diesen Termin vielleicht offensiv kommunizieren könntet. Dann, weil doch viele aus den LVs hier sind, würde ich kurz auf eine Ausschreibung hinweisen. Und zwar, es wird ein Auszähl-Event geben, wo die, nachdem die Briefe bei uns zurückgekommen sind, die entsprechend ausgewertet werden. Dafür gibt es eine Ausschreibung und es wäre schön, wenn sich auch jemand finden würde, der uns da einen entsprechenden Raum zur Verfügung stellen kann, dass wir dort das Event veranstalten können. Und dann gibt es noch einen Link zum Zeitplan mit dem Bio, also das, dieses Pad, Fahrplan Bio, da sind nochmal die einzelnen Schritte nach Mitterminen aufgeführt. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an den Markt bezüglich Bio, dann haut jetzt raus damit. Scheint so, als wenn die PolGFs ihre Landesverbände alle top informiert hätten. Wenn jetzt später noch PolGFs dazukommen und die Fragen haben sollten, können wir die dann auch zu dir schicken, Marc? Ich bin jetzt noch kurze Zeit, aber mache im Moment parallel den Mailversand fertig. Das heißt, schreit mal laut rein und dann höre ich das auch. Ich will ja nicht meckern, Danny, aber hier sind 10 Leute. Übertreib doch mal bitte nicht. Übertreiben? Wo? Naja, das geht doch nicht raus. Wenn hier 10 Leute sind, die das hören und 14 Zuhörer, dann könnt ihr doch bitte nicht so tun, als ob das alle erreicht. Dir ist schon bewusst, dass an alle Landesverbände so eine Zusammenfassung geht, wo das dann auch drin steht. Und dann könnten wir jetzt zum Beispiel, wenn der Marc sich da zuständig erklärt oder ist, auch sagen, hey, wenn ihr da noch Rücksprache mit dem Vorstand braucht, dann ist der Marc euer Ansprechpartner. Also ich sehe jetzt nicht, wo dein Problem ist, Cola. Also ganz kurz nochmal, ich habe es auch erwähnt, es gibt heute noch eine E-Mail an alle Mitglieder. Also es ist durchaus so, dass wir das natürlich streuen. An Ansprechpartnern gibt es einen Beauftragten, das ist der Roland Lichti. Der ist für alle Sachen irgendwie euer Erstkontakt. Und ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen gibt, steht natürlich auch Hermi und ich zur Verfügung. Über was geht denn das raus, Mike? Weil in der Zwischenzeit habe ich hier in Brandenburg so die Vermutung, wenn ich am Wochenende nicht eine Zertifizierung kriege und meinen Beitrag abgeben kann, dann mache ich auch Postident. Geht was raus? Also die Info geht per Mail raus und dann die unzustellbaren per Brief. Ah, okay. Ja, 12.12. ist ziemlich knapp. Meiner Meinung nach klemmt es an einigen Stellen. Und unser Bundesvorstand hat ja hier richtig hart geschindert, damit das ins Laufen kommt. Ja gut, die erste Mail an alle ging ja am 24.09. raus. Es ist durchaus so, dass genug Zeit für die Antragsgestaltung ergeben war. Ich glaube, wir hatten gestern schon im Dicken Engel längere Zeit BO als Thema und ihr kriegt ja auch alle nochmal die Mail. Vielleicht machen wir auch nochmal einen Dicken Engel, wenn dann alle die Mail haben und mit Fragen zurückkommen. Schauen wir mal einfach, wie der Bedarf da ist. Und natürlich werden wir nachher, wenn die restlichen PolGFs eingetroffen sind, auch nochmal an die Informationen durchgeben. Trotzdem würde ich jetzt aber gerne zu den PolGF-Berichten übergehen. Ach Moment, wir sind ja noch bei aktuellen Dingen. Und aktuelle Dinge haben wir noch eine Sache und das ist das Lichtermeer in Thüringen, was ja eine Bundesrelevanz hat, da das ja im ganzen Bundesgebiet zu Diskussionen kam. Dazu haben wir jetzt eine Pressemitteilung vorbereitet. Wir hatten uns überlegt, dass andere Landesverbände diese Pressemitteilung gern als Grundlage nehmen können, um eigene Pressemitteilungen in der Kommunikation mit ihren ihrer Landes-CDU übernehmen können und dann selber ihre Landes-CDU dazu auffordern können, hey, distanziert euch von dem, was da in Thüringen läuft, das passt so nicht. Dazu habe ich euch mal das Pressepad mit der vorbereiteten PM reingepostet. Es wird da heute Abend hoffentlich auch noch ein Facebook-Event erstellt zu der Gegendemonstration, die die Thüringer Piraten angemeldet haben. und wir würden euch bitten, die dann, sobald das Ding fertig ist, dann auch fleißig zu verteilen. Dazu noch Fragen, Anregungen? Scheint nicht der Fall, dann gehen wir zu den PolGF-Berichten. Der Christos ist für heute entschuldigt, daher direkt zum Bernd Schreiner. Bernd, du hast das Wort. Ja, ich spare mir auch sehr viele Worte. Du hast das Lichtermeer angesprochen mit der PM. Die Fracking-Sache, da ist jetzt, glaube ich, heute PM in Versand gegangen. Das sind so politisch relevante Dinge. Dann auch gerade mit Danebot noch besprochen, gibt es einen Antrag bei uns wegen einer Forderung AKW Emsland und diese Fabrik, die dort noch Atomzeug herstellt, Brennstäbe und so Zeug aufbereitet und Mist macht. Das läuft jetzt und da wird demnächst drüber abgestimmt. Und dann habe ich aber noch was wichtig ist. Und zwar wird eine Aktion vorbereitet und da brauche ich was von den ganzen PolGFs der Länder, ähnlich wie es das du oben schon mit der Presse gesagt hast. Und zwar müssen wir da koordiniert was streuen, möglichst über die Webseiten, zumindest über die Webseiten. Und es ist relativ kurzfristig. Da wäre es gut, wenn vielleicht an einer anderen Stelle heute in der Sitzung entweder jemand sich bereit erklärt, da die Adressen, die Leute nochmal konkret anzusprechen in den ganzen LVs, die vielleicht heute nicht da sind, die anderen sind ja alle da und hören mit, und dann entweder Mail an mich oder dass wir uns nochmal zusammensetzen oder sonst, dann gibt's auch mehr Details dazu. Das ist jetzt momentan der falsche Rahmen, um die Details da zu nennen. Also danach Sondersitzung nochmal mit den PolGFs oder wie machen wir das? Oder mit jemand, der für die Website-Veröffentlichungen zuständig ist oder für die Presse-Sache oder irgendwas in der Art, ja. Gut, das werden wir dann mal aufnehmen. Ich hoffe, dass die PolGFs alle Zeit haben und fragen dann, wenn die anderen noch beikommen, dass die da auch teilnehmen. Aber du hast eben den Danebot erwähnt. Ist der denn hier, um offiziell für die Fraktion NRW uns zu erzählen, was die an politischen Aktionen da tun? Nein, deshalb bin ich nicht hier. Ich bin aus Interesse hier. Ich bin auch relativ stark erkältet und habe die letzten Tage weiter nichts gemacht, außer zu Hause viel gepennt und mich gepflegt. Also ich habe an den Fraktionssitzungen nicht teilgenommen. Dann mal gute Besserung von uns. Und wäre ganz lieb, wenn du nochmal an deine Kollegen diese Bitte weiterleitest, dass wir natürlich auch sehr interessiert sind an politischen Projekten, die aus den Fraktionen kommen. Ja, werde ich tun. Danke. Wenn aber zum Bund nichts weiter ist und auch Fraktionen, natürlich auch andere Fraktionen, wenn ihr hier jetzt irgendwie zuhört, dürft ihr euch gerne einbringen, eure politischen Projekte hier vorstellen. Da kann es dann durchaus zur Unterstützung aus den Landesverbänden kommen. Aber damit gebe ich dann weiter an, ja? Ganz kurz noch, ich würde mich jetzt zumindest wieder stumm stellen oder in den Zuhörerraum gehen. Ich muss nämlich hier noch Dinge dafür tun. Falls dringend was ist, anpingen. Andererseits auch in den weiteren Sitzungsteilen unten, Themen und so weiter, würde ich mich heute zurückhalten wollen, weil das andere mir sehr viel wichtiger ist. Wortmeldung sehe ich da, ja? Ich weiß nicht, ob das betrifft, nur zur Information. In den nächsten Tagen wird es eine neue Top-Level-Domain für die Piratenpartei geben, piratenpartei.hev, wo wir am 1.12. auf die HEV-Aktion aufmerksam machen wollen. Soll ich darüber was berichten oder soll ich das beim Hessen-Bericht reinbringen? Soweit ich mich erinnern konnte, war es doch so, dass du auch Banner bzw. Verlinkungen für die Landesverbände da haben wolltest, oder? Ich krieg jetzt von der Organisation gerade die ganzen Sachen zugeschickt und bereite gerade eine Mail vor an Bernd und Anita und so wegen Presse und so, dass sie auf die Bundeswebsite und so weiter kommen. Aber vielleicht, also falls die anderen interessiert sind, was es ist, könnte ich dir kurz darüber erzählen oder auch nachher. Also ich brauche noch ein bisschen. Also ich kann jetzt bei mir im Hessen-Part berichten. Gut, dann machen wir das so. Dann schauen wir mal, wer überhaupt jetzt schon von den Länder-PolGFs da ist. Ist Baden-Württemberg schon jemand da? Da steht schon drin nichts Neues. Dann gehen wir weiter zu Bayern. Hat der Olaf heute einen Vertreter hierhin geschickt? Schauen wir kurz durch, ob da irgendwas Wichtiges dabei ist bei den eingetragenen Sachen. Das ist nochmal die Hinweis auf die Sicherheitskonferenz. Aber die kennen wir ja schon und wollen uns da hoffentlich auch alle fleißig daran beteiligen und die dann auch bewerben. Haben wir jemanden da, der aus Berlin berichten könnte? Auch nicht. Dann hoffen wir, dass der Bruno gleich noch kommt und uns auch ein bisschen was zum Landesverband erzählt. Bremen haben wir aber Dinge eingetragen. Lesen wir kurz durch. Also sieht aus, die Bremer haben eine Liste. Und sie verschmelzen zwei KVs und besetzen ihre Pressearbeit. Aus Bremen nochmal eine Erinnerung für alle, die müssen auch bald anfangen, Unterschriften zu sammeln. Da müssten wir schauen, dass wir da zumindest aus den umliegenden Landesverbänden ein wenig Unterstützung hinschicken. Schon mal zum Vormerken für alle. Dann haben wir Hamburg. Hamburg habe ich eine Zusatzinformation zu der Presse. Und zwar, Hamburg sucht noch weitere Unterstützer für die eigene Pressearbeit jetzt gerade im Wahlkampf. Das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit für die und die sind da heftig am Rotieren. Daher brauchen die noch ein bisschen Unterstützung. Das kann auch von extern passieren. Wenn sich da jemand befähigt fühlt, die Hamburger in ihrem Wahlkampf mit Pressearbeit zu unterstützen, dann bitte entweder bei mir oder direkt bei den Hamburgern melden. Darf ich da kurz was zu sagen? Ja. Wir vom Kompass machen da mit, unter anderem an dem Wahlkampfheft. Und letzten Samstag hatte ich ein Gespräch mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Thomas Michel und dem Michael Renner von der Flaschenpost. Die Flaschenpost ist auch mit Leuten mit an Bord, die kümmern sich dann mit um die Texte der Website. Natürlich kann da immer gern noch jemand mit dazukommen zu helfen, aber es ist so, ein paar haben wir jetzt schon extra organisiert, die dann noch mit reinspringen werden. Das ist schon mal eine Top-Info. Soweit ich gehört, aber halt eben für direkte Pressearbeit. Also wenn ihr da schon ein gutes Stück übernimmt, dann ist das schon mal super. Die suchen aber immer noch Unterstützung. Das heißt, wenn ihr euch da befähigt fühlt, mit den Leuten vom Kompass und der NRW-Presse den Hamburger ein bisschen unter die Arme zu greifen, dann meldet euch bitte. Ja, ja, mach mal. So, Alex, so viel Zeit hattest du jetzt gar nicht. Da wärst du jetzt auch schon dran. Ja, Moment. Hessen. Ich möchte uns umbenennen in Zessen, damit wir Z später drankommen. Wir haben viel zu tun, Ausschreibungen. Wir müssen intern unsere Hessen-IT neu besetzen. Wir haben Ausschreibungen gehabt, da passiert auch was. Wir haben viel zu tun. Blockupy, wer hat das reinkopiert? Ich fasse diesmal nicht. Ja, im Moment ist es so durch ja sehr viele, die nicht mehr mitmachen in Hessen, sind wir personell ziemlich unterbesetzt. Ich war zwar am Blockupy zum Spaziergang da, aber am Blockupy-Tag selber nicht. Da möchte ich gerade nichts dazu sagen. Oder gibt es diejenige, die das eingetragen hat, derjenige, gibt es dazu Anmerkungen? Ja, gerne, war ich. Ich war jetzt vom Donnerstag bis zum Sonntag da und wir haben da auch eine Basisbefragung gemacht, unter anderem. Und dann auch nochmal einen Workshop Basisdemokratie in Entwicklung. Des Weiteren haben wir da auch noch interessante Protestideen für den März vorgeschlagen. So ganz kurz mal. Super. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, jetzt ist mein Browser weg. Kannst du mich unter alexander.schnapper@piratenpartei-hessen.de für weitere Sachen kontaktieren? Beim letzten Mal hat es eben nicht ganz geklappt. Um einfach zu schauen, wer noch da ist oder so, wer von uns in Frankfurt da mitmachen könnte. Jetzt muss ich warten, bis der Browser da ist. Nee, ich warte nicht, ich sag's einfach noch. Die Aktion .hev, das gibt eine Top-Level-Domain .hev, die Social, wie umschreibe ich das? Moment mal. Ich muss kurz suchen, Moment. die HIV-Domain, die digitale rote Schleife. .hiv bringt die Domainendung HIV als digitale rote Schleife in die Online-Welt. Erste und einzige Webadressendung, die einen rein sozialen Zweckdienst dem Ende von AIDS. Und jedes Mal, wenn man eine Adresse aufruft mit .hiv, gibt es Gelder, die Mikrospenden sind, um bestimmte Vereine und Institutionen zu unterstützen. So rum. Genau. Und die Piratenpartei macht da mit. Das heißt, in den nächsten paar Tagen wird auf piratenpartei.de und piratenpartei.hiv, ja, darauf geworben. Das Material bekommt Bernd und alle anderen Webmaster auch. Bin gerade dabei, das ist recht kurzfristig. Das ist ein Berliner Social Media, Social Startup. Ziemlich coole Aktion. Und ich schreibe auch die anderen Polgaves noch an und ist zum 1. Dezember eine Aktion, auf die wir hinweisen können. Ist ziemlich chaotisch gerade alles. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Sorry dafür an dieser Stelle. Kein Stress und vielen Dank für die tolle Aktion, für die tolle AIDS-Aktion an dich und vielen Dank für das Engagement bei Blockupy an Janu. Also da hätte ich auch gerne mehr mitbekommen, war leider am Wochenende ein bisschen krank. Wenn du da nochmal zu blocken möchtest, wären wir da vielleicht auch interessiert. Also wenn du da nochmal Zeit für hättest, Janu. Ja, gerne, genau. Ich bin jetzt aktuell jetzt bis Ende des Jahres ein bisschen knapp in der Zeit. Also ich habe das jetzt noch durchgezogen, obwohl das für mich persönlich eigentlich gerade ungünstig ist. Und kann auch gerne nochmal, aber trotzdem gerne was darüber erzählen, wie es so gelaufen ist, wenn ihr interessiert seid. Da wir schon 20.20 Uhr haben, würde ich das ans Ende der Sitzung legen, wenn du da kein Problem mit hast. Überhaupt nicht. Top. Dankeschön nochmal. Damit kommen wir zu Mecklenburg-Vorpommern und da sind Dinge eingetragen. Ist auch hier. Ja, gut. Du hast das Wort. Guten Abend. Ich mache es auch kurz. Wir haben den Aufruf zu Weihnachten statt Angst gestartet, haben bisher aber keine Rückmeldung. Dann wollen wir den Stammtisch und der Schwammtisch in Rostock reinitialisieren, weil Rostock irgendwie die größte und wichtigste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ist und derzeit dort überhaupt nichts läuft. Und wollte ich noch etwas sagen zur Bio-Verifizierung. Die läuft in MV nochmal gesondert. Also bei uns kann man sich beim Bio-Verifizieren, indem man seine SMV-Verifizierung nutzt. Sprich, wir haben ja alle schon mal persönlich gesehen, persönlich in Augenschein genommen und echt Mensch festgestellt. Und werden die nach der Mail des Bundesvorstands nochmal als Landesvorstand selber anschreiben, also alle Mitglieder der SMV, und die so ein bisschen hinschubsen besser gesagt proaktiv auf sie zugehen und so sagen, wenn ihr beim BO mitmachen wollt, dann sagt uns nur Bescheid, dann verifizieren wir euch beim Bundesvorstand, ohne dass ihr groß etwas selber machen müsst dafür, an der Verifizierungsveranstaltung teilnehmen. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Gut, dann danke euch. Eine kurze Rückfrage von mir. Habt ihr das mit, wenn ihr da andere Verifizierungsmethoden verwendet, ist das mit der Bundesebene irgendwie abgeklärt, dass das dann auch anerkannt wird und funktioniert für eure Mitglieder, nicht, dass es da irgendein Durcheinander gibt? Ja, klar, das ging über mehrere Monate hin und her und haben uns jetzt mit dem Bundesvorstand auf ein genug verifizierendes Verfahren geeinigt. Top, freut mich. Damit kommen wir zu Niedersachsen. Der Mike hat aber eben auf Twitter gesagt, dass er es wohl nicht schafft. Da meinte irgendwer, dass jemand die Vertretung übernehmen kann. Ist derjenige jetzt hier? Dem sieht nicht so aus und dann hoffen wir, dass der Mike später noch zu uns trifft. Danny, und, Berlin, ja? Berlin ist da. Ich weiß nicht, wie lange der Zeit hat. Frag mal kurz nach. Hallo Berlin, wie lange hast du Zeit? Können wir dich ans Ende stellen? Oder müsstest du vorgezogen werden? Mit Berlin meine ich dich, Bruno. Hallo? Hi. Hast du mich gerade gemeint? Richtig, die Frage war von Cola, wie lange du Zeit hast, ob du schnell weg musst, ob wir dich vorziehen müssen. Nö, ihr müsst mich jetzt nicht vorziehen. Eigentlich wäre ich heute normalerweise gar nicht da gewesen, weil ich auf meinem Handy nur Edge habe. Ich bin gerade im Frankenwald, aber jetzt bin ich bei guten Freunden und die haben mir WLAN zur Verfügung gestellt, weshalb ich eben auch da sein kann. Gut, dann schieben wir Berlin ans Ende und dann wäre jetzt der Masch für NRW dran. Ja, das ist schön. Ich bin nämlich gerade erst auch ins Bumble gekommen. Ich kann nicht wesentlich viel von Aktionen berichten. Wir werden die Weihnachten statt Angst unterstützen. Planen da aber noch sind, also noch nicht dediziert. Wir wollen dazu auch in Abstimmung mit Danny eine PM machen. Aktuell arbeiten wir in NRW an der wiederbelebten, mit der wiederbelebten AG-Struktur an den verschiedenen möglichen und denkbaren innerparteilichen Beteiligungsmöglichkeiten. Ist spannend. Wir sammeln also, haben wir so ein bisschen Unfriede der letzten Monate damit ein und ich hoffe, wir kommen da zu einem guten Ergebnis. Dann ist vielleicht interessant die Resolution gegen das AKW Linien 2, die wir auf NRW-Seite möglicherweise unterstützen werden. Das werden wir bis Donnerstag noch beschließen. Vielleicht schaut ihr euch die entsprechende Webseite an, denn Lingen und Niedersachsen sind ja auch nicht so weit auseinander. Dann gibt's im Moment in NRW in den Kreistagen das, ich nenne es jetzt mal Problem, dass die SPD vornehmlich, manchmal auch die CDU, Resolutionsanträge stellt, dass die Kreistage sich positionieren mögen gegenüber dem Landtag, dass der doch ganz vordringlich die Verfassungsänderung anstreben möge, damit das auch 2017 dann nach Gegenklage und so weiter safe ist. So ist deren Hoffnung. Die NRW-Fraktion hatte in der vergangenen Woche so ein paar gute Auftritte. Da ging es um LEAP, das war eine Veranstaltung, die darauf hinweisen sollte in Berlin und da hat der Innenminister Jäger aus NRW einem Münsteraner hochwertigen Kriminalisten, der in den Vorstand von LEAP gehen wollte, verboten, an jedweder Aktion teilzunehmen. Das hat die NRW-Fraktion ganz gut aufgegriffen, verblockt und ein bisschen Presse dazu gehabt. Der nächste Punkt ist zum selben Thema, dass der Polizeichef nicht an der Anti-Prohibitionsveranstaltung teilnehmen darf. Dann gab es noch interessante Aktionen der Fraktion in Sachen Flüchtlingssituation in NRW. Da hat unser Innenminister ja auch den einen oder anderen, die eine oder andere Presseerwähnung erfahren und das Ganze ist ja maßgeblich von den NRW-Piraten sagen aufgedeckt worden und begleitet worden. Das waren auch schöne Aktionen. Sonst gibt's aus NRW aktuell von meiner Seite nichts zu berichten. Dann eine kurze Bitte. Die Themen, die du jetzt hier aufgezeigt hast von der Fraktion und von eurem Landesverband, das sind ziemlich spannende Themen, die auch über NRW hinaus durchaus Interesse erzeugen. Ganz, ganz, ganz große Bitte, da bitte mit der Bundesebene zusammenarbeiten, was da die Öffentlichkeitsarbeit angeht, weil gerade diese LEAP-Sache oder Luxemburg-Leaks, das würden wir gerne auch auf der Bundeswebseite beziehungsweise vielleicht auch mit Bundespressemitteilungen begleiten, weil es sind ja doch Themen, wo Piraten halbwegs Aktivität zeigen. Ja, bitte? Dieses Bewusstsein haben wir im Landesvorstand NRW, glaube ich, in den letzten zwei Wochen mit maßgeblicher Hilfe auch von Dani erzeugt. In die Fraktion trage ich das gerne auch nochmal rein, jawohl. Top, danke schön. Weitere Fragen an NRW? Das scheint nicht der Fall und damit wären wir bei Rheinland-Pfalz. Der Jürgen ist aber auch, glaube ich, da und kann uns jetzt dazu was erzählen. Guten Abend, hallo. Rheinland-Pfalz, nicht viel Neues seit letzter Woche. Wir haben also immer noch die Koordination auch innerhalb des LAVOs, da die Komplettierung des Landesverbandes schon noch nicht so lange her ist. Weihnachten statt Angst ist in Planung. Dezentral werden wir es wohl angehen. Wir hoffen, dass sich ein paar KVs zusammenschließen und irgend zwei, drei Weihnachtsmärkte in RLP besuchen. Von mir angedacht ist ein Positiv-Newsletter, den wir vielleicht in regelmäßigen Abständen an unsere Mitglieder komplett verschicken, an alle, das auch veröffentlichen, hauptsächlich mit positiven Berichten aus der Kommune und vielleicht auch positive Berichte vom LAVO, die diesen Positiv-Newsletter ergänzen. Ja, dann komme ich nochmal zu Jano. Da bin ich aber jetzt nicht ganz auf dem Laufenden. Es wurde mir nur zugetragen, habe kurz darüber diskutiert, dass innerhalb des LAHOs der angeregt über den von Jano erarbeiteten Blockupy-Workshop Loading Democracy mal ein bundesweites Mumble abzuhalten, eventuell auch zur Unterstützung der AG-Gründung. Aber da Jano ja selber hier ist, kann sie das gleich vielleicht selber vorbringen. Vielleicht wäre es mal interessant, da einen Mumble-Abend für die Leute, die das interessiert, zu machen und der das im Frankfurt nicht mitbekommen haben. Gut, dann die Presseverantwortlichen sind drin, Pressesprecher ist aus drin und verantwortlicher Webseite, den kriege ich aber jetzt heute Abend nicht dazu, gleich teilzunehmen. Mal gucken, ob ich die Zeit noch habe. Das war's aus Rheinland-Pfalz. Dann vielen lieben Dank und ja, das mit dem Mumble greifen wir mal auf und reden ja gleich nochmal länger über das Projekt von Jano. Okay, gerne. Dann hätten wir das Saarland. Haben wir da jetzt einen Vertreter da? Wir haben Dinge eingetragen. So einen richtig offiziellen Vertreter nicht. Wir haben zwei Leute vom Landesvorstand da. Aber das ist erst ganz neu, eine knappe Woche sind wir erst im Amt und da sind noch keine, also ist jetzt speziell für euch hier noch niemand bestimmt sozusagen. Dann erstmal von uns herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe und Dankeschön, dass ihr jetzt hier schon da seid, um euch ein bisschen auf Bundesebene zu vernetzen und wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft halt auch öfter von euch hören. Und auch von den Projekten von eurem Landesverband, hoffentlich vielleicht auch was von eurer Fraktion. Ja, wir werden es versuchen, aber wie gesagt, es ist noch nicht wirklich klar, wer das dann zum Schluss sein wird. Eine Sache noch hier, dieser Link zu dem Thema Lichtermeer. Wir waren ja jetzt unten bei den Zuhörern und da ist er nicht angekommen. Könnten wir den noch kriegen, weil eventuell ist er bei uns interessant. Moment, der ist im Pad schon in der Zeile 89, aber ich poste ihn auch nochmal hier rein. Nee, Zeile 89 reicht uns, das ist schon okay. Gut, passt. Gut, damit wäre, also ich hätte sonst nichts weiter. Dann danke euch erstmal. Hat noch jemand Fragen, die vielleicht die beiden frisch gebackenen Vorstandsmitglieder aus dem Saarland beantworten können? Willkommen. Guten Abend. Danke, danke. Abend, Lutz, bist du hier, um für Brandenburg zu berichten? Das kann ich machen. Ich habe zwar leider noch nicht die ganzen Formalien durch, weil unser PolGF da sozusagen offiziell zurückgetreten ist, aber ich vertrete uns mal als Landesverband. Gut, dann würde ich dich nämlich nach dem Bruno am Ende, weil an Berlin und Brandenburg sind wir schon vorbei und stellen wir uns euch einfach hinten dran. Es sind auch nur noch, glaube ich, vier Landesverbände, die vor euch dran sind. Kein Problem. Top, dankeschön. Damit kommen wir zu Sachsen. Der Flo war für heute entschuldigt, hatte gesagt, er probiert eine Vertretung zu organisieren. Ist da heute jemand da, der den Flo für Sachsen vertreten kann? Da schreit jetzt niemand hier. Wie sieht es mit Sachsen-Anhalt aus? Auch nichts. Damit kämen wir zu Schleswig-Holstein und der Kati Jasper. Guten Abend. Ich sah eben, ich sollte hier einen Presseverantwortlichen für LAFO eintragen. Das ist bei uns kommissarisch im Moment Anne Burmeister. Die macht auch kommissarisch den Pressesprecher. Wir hatten am Wochenende Fraktionsklausur. Es war sehr interessant, sehr konstruktiv. Und ansonsten habe ich eigentlich derzeit nichts zu berichten. Wir werden natürlich die Hamburger im Wahlkampf unterstützen. Und haben ihnen erstmal jetzt vor ein paar Wochen unsere gesamten Giveaways, die wir noch hatten, zur Verfügung gestellt. Und wir werden sie natürlich auch personell unterstützen. Da hat der Sven Stückelschweiger bei uns aus dem Landesverband ja den Hut auf. Und ja, sonst fällt mir gerade spontan nichts ein, was ich euch berichten könnte. Dann danke für den kurzen, knackigen Bericht und für die Unterstützung für die Hamburger. Schaut, dass der Sven nicht nur eure Mittel da verwendet, sondern auch die anderen Landesverbände da ein bisschen in die Pflicht nimmt. Oh, ich denke, das wird er tun. Sehr gut. Ja, ich meine, wir haben in erster Linie so Sachen wie Luftballons und Kondome und sowas nach Hamburg gegeben. Weil 2017 werden wir die im Landtag nie, im Landtagswahlkampf nicht mehr gebrauchen. Ne? Also die sind auch porös. Also auch an die anderen Landesverbände den der Aufruf, überschüssiges Material, was ihr voraussichtlich nicht mehr selber verwendet, an die Hamburger zu geben, beziehungsweise die Bremer, damit die das in ihrem Wahlkampf möglichst effektiv einsetzen können. Damit kämen wir zu Thüringen und der Jan ist auch hier und mag uns sicher was zu Thüringen erzählen. Da ist ja einiges los. Naja, es gibt halt, genau erstmal, es gibt die Lichtenberg-Demo, die angesprochene, und ansonsten ist eigentlich weniger los. Also die Vorstandsklausur ist erst am Freitag, da werden halt wichtige Dinge noch geklärt und danach schauen wir erstmal weiter. Gut, dann danke für den Bericht und wir schauen, dass wir euch bei der Lichtermeer-Sache so gut wie möglich von der Bundesebene her unterstützen und hoffen, dass die anderen Landesverbände da auch mitziehen. Jupp, vielen Dank. Gut, jetzt kommen die beiden Landesverbände, die wir eben ausgelassen hatten. Und das war einmal Berlin. Der Bruno ist dran. Magst du für Berlin kurz mal berichten oder ist inzwischen noch jemand Zusätzliches gekommen? Also ich glaube, ich sehe zumindest den lieben Gregor nicht. Insofern bin ich als Vorsitzender dann seine Vertretung für unseren politischen Geschäftsführer. Ich werde ihm auf alle Fälle auch nochmal nahelegen, häufiger in die Team-Polge-F-Sitzung zu kommen. Wir haben jetzt am Freitag unsere konstituierende Sitzung als neuer Vorstand, wo sämtliche Arbeitsbereiche dann final festgelegt werden und auch unsere Geschäftsordnung geklärt wird. Es geht vor allem um die Geschäftsbereiche, die Aufteilung. Wir sind insgesamt 11 Mitglieder, also insofern ein sehr großer Fußballmannschaft, großer Landesvorstand, was natürlich herrlich ist, um viel Arbeit zu verteilen. Zur Arbeit von Gregor kann ich sagen, er ist unglaublich aktiv in Berlin. Das betrifft vor allem die Arbeit nach innen, nämlich zu unseren BVVen. Wir haben ja sehr viele Bezirksversammlungen, wo wir als Piraten vertreten sind mit Fraktionen. Und da gibt es natürlich auch immer relativ viel zu tun. Momentan wird auch vorbereitet TTIP-Demonstrationen am 3.11., so viel ich weiß. Da muss ich, glaube ich, auch hin und eine Rede halten. Und ansonsten kommuniziert er momentan sehr stark mit den BVVen, weil eine der Aufgaben, die ich schon in quasi unserer vorkonstituierenden Sitzung festgelegt hatte, war ganz klar die Arbeit, die bei uns in den Parlamenten gemacht wird. Und wir müssen mal ganz ehrlich sehen, wir haben nicht so wahnsinnig viele Mandatsträger, aber die Mandatsträger, die wir haben, die machen echt verdammt viele gute Arbeit, vor allem auch in den BVVen. Und das wollen wir in Zukunft einfach auch mehr nach innen kommunizieren, damit man eben auch mitbekommt, dass unsere Mandatsträger eben auch wirklich was tun. Und da ist Gregor jetzt bereits ganz kräftig am Einsammeln. Ich denke, da kann er auch das nächste Mal dann, wenn er dann auch mal da ist, ein bisschen mehr dazu berichten. Ich kann jetzt nur das Allgemeine sagen, konstituierende Sitzung ist jetzt bei uns ein bisschen gedauert. Ist auch nicht so leicht, immer 11 Leute zusammenzukriegen. Und die können wir eben nicht in einem Mumble oder Ähnlichem machen, sondern müssen die natürlich real live machen. Und natürlich, was auch viel Arbeit ist, was auch den Gregor mit betrifft, aber auch mich, ist jetzt natürlich diesem Antrag gerecht zu werden für die offenen Listen. Das heißt, auf zivilgesellschaftliche Engagements, NGOs und Ähnliches zuzugehen und zu schauen, inwieweit wir Gemeinsamkeiten haben, um dann eben gestärkt für den Wahlkampf fürs AGH im Jahr 2016 dann ein Programm zu entwickeln. Und vielen lieben Dank für den Bericht, Bruno, und fürs Übernehmen. Eine kleine Bitte, wenn ihr spannende Themen habt und vielleicht, dass du als Vorsitzender auch mal mit deiner Fraktion in Berlin da sprichst, bei bundesinteressanten Themen einfach mal die Reichweite der Bundespartei einfach zu nutzen. Also das ist ja zum Vorteil für beide Seiten. Wir haben dann tolle Inhalte und ihr habt eine tolle Reichweite, die wir euch da geben können. Das sehe ich natürlich auch so. Das war ja auch einer der Punkte, den ich bei meiner Bewerbungsrede, bei meiner Kandidaturrede zum Ausdruck gebracht habe, dass ich eben diese Arbeit jetzt mehr kommunizieren will, weil ich einfach auch davon überzeugt bin, auch im AGH selbst, also nicht nur in den BVVen, wird echt tolle Arbeit gemacht. Zum Beispiel wissen ganz wenig Leute, dass wir zwei Abgeordnete haben, zwei Piratenabgeordnete, den Simon Kowalewski und den Philipp Magalski, die machen zum Beispiel im Bereich Tierschutz weit mehr als die Grünen Und das finde ich ist schon echt bezeichnend, gerade in einer Partei wie die Grünen, die sich eigentlich Umwelt und Tierschutz auf die Fahnen geschrieben hat, aber in der Beziehung eigentlich gar nichts tut, außer vielleicht mal ein bisschen drüber zu diskutieren, ob hier und da ein Maulkorbzwang sein soll oder nicht. Da machen die zwei Leute extrem viel mehr und ich finde, sowas müssen wir einfach auch mal nach außen tragen, damit dann die Menschen mitbekommen, Piraten in den Parlamenten, die wirken auch. Also zumindest für den Bundesblock kann ich dir sagen, euch stehen Tür und Tor offen und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Social Media und wenn ihr montags in der Redaktionskonferenz halt auch Themen einbringt, dann wird auch der Vorstand sich nicht gegen Pressemitteilungen sperren. Also da finden wir auf jeden Fall, hoffe ich, dass wir da eine Arbeitsbasis finden, die beide Seiten zufriedenstellt. Bin ich fest von überzeugt. Und wie gesagt, gibt uns jetzt ein paar Tage Zeit, weil Konstituierende ist und ich habe auch schon furchtbar viele Termine und Gregor auch laufend. Aber das werden wir jetzt mit diesem neuen, ganz kräftigen Vorstand auch, denke ich, ganz gut mit der Kommunikation hinbekommen. Haben wir noch Fragen Berlin betreffend an den Bruno? Jo, Bruno, bitte den 3.11. nochmal korrigieren. Da hat Lilly recht, 22 Tage ist das vorbei. Wie bitte? Ich habe dich gerade nicht ganz verstanden. Der 3.11., der geht nicht mehr. Wieso geht der nicht? Weil der vorbei ist. Was sage ich denn, 3.11.? Ich helfe vom 3.12. Okay. Du hast vollkommen recht. Wenigstens einer passt mal auf. So viel zu dem Thema. Dann würde ich jetzt erstmal an den Lutz übergeben, um danach dann wieder zum Bruno zu kommen, wenn es um die inhaltlichen Dinge kommt, geht, um die Themenbeauftragung. Ja, danke. Also wie gesagt, bin heute noch nicht ganz offizieller, aber ich versuche das mal den Landesverband hier zu vertreten. Die Probleme, die wir zurzeit haben, sind nach wie vor leider die alten. Wir kommen relativ wenig zu politischen Arbeiten in Brandenburg durch unterschiedliche Dinge. Ich habe mal so ein bisschen was reingeschrieben, was es an Neuigkeiten gibt. Wir haben 5.000 Euro für den Wahlkampf in Hamburg freigegeben. Das Geld liegt in Brandenburg bereit. Und Hamburg kann sich dafür sozusagen in Zusammenarbeit mit uns was aussuchen, was wir dann bezahlen und sozusagen die Abwicklung auch übernehmen. Des Weiteren haben wir 3.000 Euro für Wahlkampfhelfer, weil wir haben ja gelernt in Kassel, dass auch gerne personelle Hilfe in Hamburg gesehen ist. So wollen wir die Brandenburger versuchen, nach Hamburg zu bekommen und dort Reisekosten und Übernachtungskosten natürlich entsprechend den Mindestanforderungen und keine luxuriösen Unterkünfte da, dass das auch abgewickelt ist, haben wir 3.000 Euro Budget zur Verfügung gestellt. Es gibt am 30.11. bei uns ein Landestreffen. Wir sind nach wie vor immer noch seit unserer Kommunalwahl im Mai dabei, sozusagen unseren Mandatsträger und Trägerinnen irgendjemand stört hier. Sozusagen die strukturelle Hilfe zu geben, die sie eigentlich brauchen. Das Problem ist halt nicht nur, dass die politische Unterstützung brauchen, die brauchen natürlich auch gewisse Anleitung bei bestimmten Problemen, vielleicht auch mal ein paar Assistenzaufgaben und so weiter. Das läuft alles noch nicht so. Auch die Vernetzung untereinander ist noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da sind wir noch dran. Hoffe ich auch, bin ich auch guter Dinge, dass das sich weiterentwickeln wird. Wir haben ein bisschen Probleme, dass sich Doppelstrukturen im Landesverband gebildet haben durch zwei AGs. Das ist einmal die AG Pröhr und einmal die AG Technik. Die AG Technik hat komplett, viele wissen das ja, dass Brandenburg sozusagen ein eigenes Wiki hat, eigene Mumble-Server und sozusagen eine eigene Technikstruktur, weitestgehend unabhängig von der Bundes-IT. Jetzt hat es in Brandenburg durch die eigene Technik AG noch eine weitere Entwicklung gegeben. Das heißt, auf Privatservern von einem Parteimitglied mit ähnlichen Domains werden dort sozusagen Dinge gepostet, beziehungsweise dort sollen dann auch Mail-Accounts entstehen und so weiter. Da versucht der Landesvorstand jetzt gegen vorzugehen, weil wir denken, wir wollen eigentlich die Kräfte bündeln und nicht uns selber Konkurrenz machen, beziehungsweise wir sind als Landesvorstand ein demokratisch legitimiertes Gremium und sollen sozusagen den Landesverband vertreten Und das kann in der AG von 3-4 Leuten, die der Meinung sind, das mal einfach auszuhebeln, eben nicht, zumindest nicht demokratisch legitimiert, unserer Meinung nach. Und deswegen werden wir da vorgehen. Da werden auch demnächst wahrscheinlich gerichtliche Schritte zu erwarten sein. Ansonsten, auch weitere gerichtliche Schritte, dass eben halt die Wahrheit des Landesvorstands nach wie vor angezweifelt wurde. Und da läuft ein Gerichtsverfahren. Das ist derzeit vertagt, sozusagen, weil dort also verlegt auf ein anderes Schiedsgericht, weil das eigene sich als befangen erklärt hat. Ja, ansonsten Beo-Verifizierung so nach und nach. Das hängt eigentlich nicht daran, dass wir zu wenig Verifizierer haben, sondern dass wir eigentlich zu wenig Veranstaltungen haben, wo sich das anbietet. Wir haben als Flächenland natürlich dort etliche Kilometer auch zwischen den einzelnen Veranstaltungen zurückzulegen, die Verifizierer. Nichtsdestotrotz haben wir das gemacht. Also jetzt letzten Wochenenden sind da auch wieder zwei kleine Veranstaltungen, wo wir verifizieren konnten. Und wir hoffen natürlich auf dem Landestreffen noch eine ordentliche Anzahl an Leuten verifizieren zu können. Ja, wenn ich jetzt was vergessen habe, ich bin ja noch zu fragen hier. Habt ihr Fragen an den Lutz zu Brandenburg oder zu ihrer interessanten neuen IT-Struktur, die sie da ausprobieren? Lol. Du möchtest bitte noch was zur Presse sagen, sagt Harry. Ja, zur Presse. Da gibt es ja den Antrag, dass wir sozusagen die Pressearbeit, wir haben ja einen Presseverantwortlichen, der sozusagen die Piratenpartei nach außen vertritt. Und die AG Breuer sollte das ursprünglich mal dort recherchieren und sozusagen die Zuarbeit leisten. Das hat sie aber nicht. Im Gegenteil, sie hat die letzten 2 Jahre gezeigt, dass sie eigentlich eher gewillt ist, gegen den Landesverband bzw. Vorstand zu arbeiten und eigentlich auch kaum Output gehabt. Und deswegen haben wir jetzt uns entschlossen, da mit einer SG zusammenzuarbeiten, um auch die Strukturen anzupassen, denen in anderen Landesverbänden bzw. auf Bundesebene und dort auch flexibel mit ähnlichen Strukturen auch arbeitsfähiger werden. Und ich will jetzt nicht wieder das viel zitierte Wort professionell bemühen, aber zumindest, dass wir mal wieder ein bisschen Output bekommen. Würde uns freuen, wenn das funktioniert und wir probieren euch dann von Bundesebene zu unterstützen, wenn ihr dann irgendwelche Fragen habt bei Pressearbeit oder wenn wir da Dinge tun können für euch. Meldet euch dann einfach auf der SG-Presseliste oder montags in der Redaktionskonferenz. Danke, gern. Damit wären wir, glaube ich, mit den Länderpol-GFs durch, wenn sich jetzt nicht noch jemand meldet. Gut, das scheint nicht der Fall und damit würde ich wieder an den Bruno, glaube ich, übergeben. Und Bruno, bitte ausführlich, ich will nämlich was Neues zu trinken holen. Ja, sehr schön. Gut, zur Beauftragung Urheberrecht und TTIP. Ich fange mal mit Urheberrecht an. Ich hatte die Möglichkeit, wurde eingeladen von iRights für deren Publikation, nämlich den netzpolitischen Jahresrückblick. Das ist ein richtiges Buch, was jedes Jahr rauskommt, einen Artikel zu schreiben. Ich habe euch mal den Link, kurzen Moment. So, ich habe euch mal den Link einmal zu dem Beitrag, den ich geschrieben habe, reinkopiert, sowie dass ihr seht, welche Publikation das ist. Bitte diesen Beitrag jetzt noch nicht verbreiten, weil der natürlich exklusiv in diesem iRights Buch rauskommt, wo die Fragestellung war, ich soll erklären, was die Piraten jetzt eigentlich für die Zukunft überhaupt noch zu bringen haben, nachdem es doch so viele Skandale und Ähnliches gab. Und bin da natürlich so ein bisschen auf die Brisanz unserer Kernthemen und gerade die gelähmte Regierung, gerade was den digitalen Wandel und eben die Bereiche, wo Urheberrecht und Ähnliches betrifft, näher eingegangen. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. So viel zum Thema Urheberrecht. Ich würde ganz gerne gleich das Thema TTIP mit anschließen, weil ich dann nämlich auch das Mumble verlassen müsste. TTIP, ich hatte es vorher schon angedeutet, am 3.12. gibt es eine Demo. Natürlich sind da gerne, die finden in Berlin statt, und zwar vom Rathaus Neukölln. Da sind natürlich auch gerne sehr willkommen Piraten außerhalb Berlins. Wir haben ein Motto dafür, würden Sie einen Vertrag unterschreiben, den Sie nicht kennen? Wir machen diese Demo gemeinsam mit den Linken und den Grünen. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr im Rathausvorplatz in Neukölln und die Demo findet unmittelbar vor der BVV-Sitzung statt. Wir wollen da nämlich mit leeren Verträgen herumlaufen und Unterschriften für den Blanko-Vertrag sammeln und gleichzeitig die Leute auffordern, sich das Schauspiel der BVV anzuschauen. Wir wollen damit quasi demonstrieren, was eigentlich bei TTIP stattfindet. Dass Parlamente quasi schon im Vorfeld ihr Ja geben sollen, obwohl sie den Inhalt gar nicht kennen. Natürlich wird es auf dieser Demo auch Reden geben. Ich werde eine Rede halten. Es sind noch einige Anredner angemeldet. Wir freuen uns dann natürlich riesig, wenn da viele Piraten kommen. So viel zum Thema TTIP. Ich werde ansonsten auf die Liste, es gibt einige neue Publikationen zu TTIP. Wir haben ja eine interne TTIP-Liste. Da werde ich diese Links wie immer reinkopieren. Wer da noch nicht angemeldet ist, ich kopiere, also weil ich denke, gerade in der letzten Zeit sind sehr, sehr viele neue Interessierte dazu gestoßen, die sich gerne bei TTIP engagieren würden. Deswegen werde ich jetzt auch den Anlass dafür nutzen, mal die Adresse von unserer Mailingliste für alle Themen rund um TTIP hier rein zu kopieren. Ihr seid ja herzlich eingeladen, mitzumachen. So viel zu meinen beiden Themen. Und ich hoffe, du bist schon zurück und hast dir was zu trinken besorgt. Sonst haben wir jetzt keine Moderation. Ich bin schon wieder da, ja. Und ich freue mich natürlich auch, wenn da wieder ein bisschen Traffic auf die TTIP-Liste kommt. Da könnte man es vielleicht auch überlegen, dann mal wieder so eine offizielle Sitzung der Projektgruppe zu machen. Fände ich ganz toll. Also, liebe PolGFs, motiviert eure Basismitglieder in den Landesverbänden doch bitte dieser Projektgruppe beizutreten und dass wir da möglichst bundesweit kräftig auftreten können in diesem Thema. Sozialpolitik, das ist durchgestrichen. Kann mir da jemand was zu sagen? Also ich weiß nicht. Wundere mich schon nur die ganze Zeit. Sozialpolitik und Inklusion hat irgendjemand gestrichen. Wenn du uns was zur Sozialpolitik erzählen magst, dann tu das jetzt. Streichung hat mich jetzt noch keiner informiert. Okay, dann gibt's die AG noch. Ja, Gernot Reipen wurde ja am 9.11. gewählt. Am 16.11. wurde die Konsensliste dem BUFO eingereicht, aber die Beauftragung erfolgte noch nicht. Und als Termin jetzt am kommenden 29.11. hat die Sozialpolitik ein gemeinsames Treffen mit dem AK Soziales Hessen, LGS Mainz. Gut, dann kommt alle zahlreich zu dem Treffen in die Mainzer LGS. Noch Fragen an Sozialpolitik? Höre ich jetzt nicht und würde an Gesundheit übergeben. Nichts zu sagen über das, was im Pad steht, hinaus. Also es gibt wieder einen weiteren Termin am 11.12. Wir sind noch dabei zu suchen, wer uns das mit dem Wiki wieder in Ordnung bringt, dass die Protokolle aktueller sind. In den Protokollen aus dieser Sitzung steht ja auch immer, dass ein letztes aktuelle Protokoll irgendwie ein paar Jahre alt sei. Das stimmt natürlich nicht. Das liegt an der Technik. Nach der Umstellung ist das nicht übernommen worden. Und wir brauchen auch noch Mumble-Moderatorenrechte, aber da warten wir auch noch auf Rückmeldung. Kannst du eure Wiki-Seite noch darunter posten? Weil dann könnten wir nämlich gleich mal twittern und sagen, hey, wir suchen einen Wiki-Gärtner, der mal die Gesundheitsleute ein wenig unterstützt. Reiche ich gleich nach. Top. Wenn sich schon jemand hier direkt findet, der die Gesundheitspiraten da unterstützen mag und kann, dann bitte meldet euch. Damit wären wir bei der Umwelt. Der Bernd Schreiner ist ja fleißig Dinge für uns am Tun gerade. Daher erwähnen wir kurz, dass es eine Fracking-PM gibt, die wohl raus ist. Die Bestätigung der Saatgut-Petition, also das war, glaube ich, die Petition, wo wir aus der AG selber dann einen Antrag geschrieben haben, der dann in Schleswig-Holstein angenommen worden ist und weitergetragen worden ist. Die Resolution für Lingen, das hatten wir eben schon mal bei NRW und mit der Bitte, dass auch an Niedersachsen, dass Niedersachsen sich beteiligt. Die sind aber, glaube ich, inzwischen noch nicht da. Da müssten wir das denen nochmal auf anderen Wegen kommunizieren. Und so kommen wir zur Energiepolitik. Der Michael Bernd. Ja, schönen guten Abend an alle. Erster Punkt, unser Wirtschaftsminister Gabler ist ja jetzt fast täglich in den Medien sehr aktiv mit der Kohleverstromung. Diese Woche sieht es so aus, als will er dann die Stromerzeugung mit Kohlekraftwerken doch deutlich reduzieren möchte aus Umweltschutzgründen, CO2-Emissionssenkung. Mal schauen, welche Idee er nächste Woche hat. Ich kann das schwer interpretieren. Ich vermute aber mal, dass innerhalb der SPD, vielleicht auch innerhalb der Koalition, da doch intensive Diskussionen stattfinden, wie man energiepolitisch jetzt weiter vorgehen will. Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, war dann auch so ein Nebensatz in einem der Kommentare, dass die Energieversorger mit 500 Millionen Euro entschädigt werden sollen. In Klammern dafür, dass sie alte Kohlekraftwerke stilllegen? Ich weiß nicht. Also mal schauen, was da kommt. Ich hatte ja mit Anita noch eine Pressemitteilung, die auch über die Bundesseite dann veröffentlicht wurde, gemacht. Von einer guten Woche. Ich habe den Link auch nochmal reingestellt. Also schauen wir, was da weiter auf uns zukommt. Am 3. Dezember will die Bundesregierung einen Energieeffizienzaktionsplan verabschieden. Thomas hat sich da schon geäußert und sagt, viel heiße Luft, eigentlich müsste man an anderer Stelle ansetzen. Und soweit ich weiß, bereitet er auch schon eine Stellungnahme vor, die wir dann zeitnah veröffentlichen werden. Und dann nochmal ein Hinweis zu Niedersachsen, aber strahlt weiter. Unser Landesraumordnungsprogramm ist ja in der öffentlichen Konsultation. Wir werden uns zu einigen Themen äußern, Stellung nehmen. Die erste Stellungnahme, die eingestellt wurde in die Website der Landesregierung, war zum Thema Moorschutz, Thema meiner Frau, die agrarpolitisch unterwegs ist bei uns hier in Niedersachsen. Interessanterweise kam dann kurz darauf, nachdem es als Pressemitteilung veröffentlicht wurde, auch kam eine Anfrage von einem TV-Sender, lokalen TV-Sender in Hannover, das ist ja unsere Landeshauptstadt, die gerne ein 5-Minuten-Gespräch darüber führen würden. Am Montag haben wir dann meine Stellungnahme veröffentlicht zum Thema Stromnetzausbau und am Dienstag hat der gleiche Sender gesagt, er würde jetzt auch gerne mit mir zu dem Thema Netzausbau ein Gespräch führen. Machen wir natürlich gerne, da fahren wir Donnerstag hin. Noch eine Bemerkung zum Moorschutz. Warum ist das durchaus ein spannendes Thema? Zum einen haben wir Moore nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Bayern, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Wobei in Niedersachsen fast alle Hochmoorflächen sind, die zunehmend geschützt werden müssen. Es gibt da eine ganz interessante Zahl. Und zwar erreicht man mit der Wiedervernässung von Moorflächen eine CO2-Bindung, zum Beispiel eine Tonne CO2, das gebunden wird mit Kosten von 1 bis 2 Euro. Wenn man mit Wärmedämmung diese Tonne CO2 einsparen möchte, dann muss man nicht 1 bis 2 Euro investieren, sondern in der Größenordnung 300 Euro. Das ist also auch unter Klimaschutzgesichtspunkten ein wichtiger Punkt, wobei unsere Moorflächen in Deutschland natürlich relativ klein sind. Da gibt es im Ausland ganz andere Flächen. Aber zumindest wir sollten uns da doch intensiv mit beschäftigen. Und ja, sowohl Netzausbau hier in Niedersachsen wie auch Moorschutz sind Piratenthemen dadurch, dass hier natürlich grundsätzlich keine Bürgerbeteiligung und keine Transparenz in ausreichendem Maße stattfindet. Das werden wir auch versuchen zu thematisieren und mal schauen, was sich aus den Kontakten da in Hannover dann zukünftig noch ergibt. Soweit sind Fragen. Also ich hätte da gleich eine. Könntest du vielleicht die Kommunikation mit deinem Landesverband bezüglich dieses AKW Lingen irgendwie in die Wege leiten, dass die sich mit der Fraktion beziehungsweise dem Bernd Schreiner und dem Danebot in Verbindung setzen, dass da ein bisschen länderübergreifende Zusammenarbeit stattfindet? Ja, ich habe das schon auf der Agenda. Ist ja letztlich auch durchaus für mich ein Thema. Ich werde unseren Landesvorstand informieren und wenn es nicht zu spät ist, dann werden wir das sicherlich bei unserer nächsten AG Energiepolitik-Sitzung nochmal thematisieren. Da hätte ich auch noch ein paar Fragen, aber die machen wir dann in unserer AG. Ich auch noch eine Frage schnell. Hättet ihr zu diesem Thema Moorschutz vielleicht Texte oder sowas? Ja, haben wir natürlich. Einmal die Stellungnahme, dann die Pressemitteilung. Meine Frau schreibt auch gerade noch einen etwas ausführlicheren Blogbeitrag. Schick mir eine E-Mail, ich leite das weiter und du bekommst alles. Okay, danke. Dann noch eine kurze Frage, interessehalber bzw. einladungsmäßig, wenn deine Frau im Landwirtschaftsthema aktiv ist, dann die AG Landwirtschaft, die sucht immer Leute, die da mitarbeiten. Sie ist schon dabei und kennt Birgit gut. Wunderbar. Und die Infos gingen auch über die Landwirtschaftsliste. Top. Landwirtschaft tut Dinge, wie wir ja schon gehört haben. Open Government, Demokratie, Wahlrecht, Asylpolitik momentan noch unbesetzt. Da laufen ja, glaube ich, momentan teilweise die Ausschreibungen. Kultur und Medien, haben wir eben über Twitter gehört, sind unterwegs in Kulturdingen. Schauen wir mal kurz rein, was eingetragen worden ist ansonsten. AG eher ruhig. Und da wird ein Text in Zusammenarbeit mit Bruno erstellt. Bruno ist leider jetzt auch schon weg, also kann er uns auch nichts dazu erzählen. Schade. Ist der Patrick zufällig heute da? Das wird zumindest zum Datenschutz auch nicht. Dann den Jens sehe ich leider auch nicht. Damit wären wir beim Wilk, würde ich sagen. Ja, Abend, hallo. Gerade erst reingekommen. Ich hoffe, die Verbindung ist einigermaßen vernünftig, denn ich konnte das jetzt nicht testen. Okay, also wir haben ja vor einigen Tagen die große Veranstaltung Sondermumble mit Monopol und Dicken Engel gehabt zum Thema OER, Open Education Resources, und wir gehen davon aus, dass das eigentlich auch mit eins der Hauptthemen im Bildungsbereich ist. Wir hatten in Köln die OER-Konferenz im Oktober und wir hatten Ende September war die OER-Konferenz in Berlin. An dem Thema bleiben wir dran. Ich habe das eingetragen. Wir haben eine Sondermammelveranstaltung Zukunft des Buches. Das dürfte recht spannend sein. Natürlich auch Thema OER und wie wir in Zukunft Klassenzimmer digitalisieren. Es wird natürlich dann auch ein bisschen auf das Schulbuch hinauslaufen, also nicht das allgemeine Buch, sondern das Schulbuch. Wir haben mittlerweile sehr enge Vernetzung zu den Schulbuchverlagen wie Klett und Cornelsen. Wir haben Kontakt zur Technologiestiftung Berlin. Wir haben gute Kontakte zur Bertelsmann Stiftung. Und diese Netzwerke, die bauen wir weiter aus, Fernuniversität. Und dann werden wir im Januar, dann am 28. das große Thema Zukunft des Buches nehmen. Wir werden dann auch noch den deutschen Buchhandel einladen und hoffen da auf eine kontroverse Diskussion zum Thema Zukunft des Buches, explizit Schulbuches. Das ist also eine Veranstaltung, die sehr viel Ressourcen benötigt, weil die Leute, die von außen kommen, als Gäste natürlich auch technisch vorbereitet werden müssen auf Mumble. Das hat aber, ich habe den Podcast mal gepostet im Pad, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Als nächstes haben wir noch die Didakta. Da haben ja politische Parteien eigentlich wenig, zumindest in der Präsentation, zu suchen. Die findet Ende Februar in Hannover statt. Das ist natürlich für mich persönlich ganz attraktiv, denn das ist gleich um die Ecke rum, also gut eine Stunde Fahrt. Wir wollen gucken, dass wir genau mit den Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, Kontakte aufbauen und vielleicht uns an Podiumsdiskussionen beteiligen und unsere Ansichten und Meinungen zum bildungspolitischen Themen halt eben vielleicht in Podiumsdiskussionen oder halt in Diskussionsrunden auf Ständen in irgendeiner Form mitteilen. Also es geht da doch sehr stark um Netzwerkarbeit. Wir hatten mal überlegt, ob wir einen eigenen Stand machen können, aber das ist halt eben mit politischen Parteien nicht möglich. Das geht halt nur mit Stiftungen oder Ähnlichem. Dann haben wir, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Schreiben, wir haben eine Zusammenarbeit mit den verschiedenen AGs, weil wir gemerkt haben, also verschiedenen AGs wie zum Beispiel Inklusion, Kultur, Familie, weil sich verschiedene Themen treffen. Wir haben jetzt die schulische Inklusion. Da hat die AG Inklusion einen Antragstext geschrieben. Und in diese Bearbeitung des Antragstextes werden wir uns ein bisschen mit einklinken, weil ja so diese schulische Hintergrund, Lehrer, Umsetzung, diese Zahlen und Fakten, die damit zusammenhängen, vielleicht im Inklusionsbereich nicht so bekannt sind, während die Inklusionsleute vielleicht die UNBRK, also die UN-Behindertenrechtskonvention, besser kennen. Und von daher werden wir da am Donnerstag versuchen, gemeinsam an diesem Antrag zu arbeiten. Ähnliche Zusammenarbeit gibt es auch mit den Kulturleuten, weil wir im Moment ganz dringend das Medienkonzept und Medienkompetenz der Piratenpartei, also nicht der Piratenpartei an sich, sondern im Programm steht etwas zur Medienkompetenz im Bildungsbereich, und das müssen wir austauschen. Das ist aus dem Jahre 2009 und sehr dringend überholungsbedürftig. Und die Kulturleute, also Peggy und Kerstin, die haben schon angefangen mit einem Antrag, den haben wir auch als Bildungsleute mitgetragen. Es fehlt jetzt noch eine abschließende Nachbearbeitung, ein Gespräch, dass wir das halt nochmal rund machen. Da steht an, dass wir vielleicht im Dezember nochmal eine Mumble-Sitzung haben und vielleicht Anfang nächsten Jahres dann den Antrag fertig haben und hoffen, dass dieser Antrag in eine der nächsten Parteitage, vornehmlich der erste, der in 2015 stattfinden wird, dann in das Parteiprogramm aufgenommen wird. Denn da sehen wir eigentlich die Zukunft im Bildungsbereich, Öffnung des Schul- und Klassenzimmers für die Digitalisierung. Das ist also im Rahmen der Medienkompetenz angedacht. Ja, jetzt überlege ich gerade mal, weil, wie schon gesagt, ich habe mich nicht so sonderlich im Moment auf den heutigen Abend vorbereitet. Was haben wir noch? OER-Konferenz im nächsten Jahr wird natürlich auch vorbereitet, da bleiben wir an dem Thema dran. Da finden regional einige Konferenzen statt in verschiedenen Bundesländern, die sind relativ klein, aber wir wollen gucken, dass wir auf jeder dieser Konferenzen, die zum Thema OER stattfinden, irgendwie Piraten haben, und das wird nämlich sehr positiv gesehen, weil man sieht, dass auf jeder Veranstaltung Piraten sich aktiv beteiligen an diesem Thema. Und ja, und das wird dann halt eben eigentlich doch sehr wohlwollend gesehen und wird auch sehr positiv dokumentiert und führt auch dazu, dass die Leute sich dann auch mit uns auseinandersetzen. Als letztes noch Wahlkampf in Hamburg. Ich werde versuchen, im Januar vor der Wahl nochmal einen Termin in Hamburg zu machen und vielleicht eine kleinere Podiumsdiskussion zum Thema Bildungsentschleunigung zu gestalten, weil wir haben als Thema für 2015, 2016 eigentlich so den großen Überbegriff Bildungsentschleunigung. Und dazu haben wir auch, oder haben wir jetzt vorbereitet, einen ersten kleinen Spot, weil wir uns langsam auf den Wahlkampf in Berlin 2016 vorbereiten, weil wir gehen davon aus, dass das auch ein entscheidender Wahlkampf ist, der richtungsweisend ist, vielleicht auch für 2017, wo wir in Nordrhein-Westfalen und im Bund die Wahlen haben. Und es wird Zeit, sich da langsam darauf vorzubereiten und dass das nicht im letzten Wahlkampf halt eben mit heißen Nadeln gestrickt ist. Da gibt es einen kleinen Videospot, der ist mittlerweile entstanden zum Thema das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und den werde ich auch gleich nochmal ins Pad posten. Gut, das war jetzt mal so mein Part zum Bereich Bildung. Hat noch jemand Fragen zur Bildungspolitik? Dem scheint nicht der Fall. Da ist noch jemand. Ja, einfach ein herzliches Willkommen an die AG Bildung. Wir hören uns und sehen uns ja am Donnerstag. Ja, genau. Wir sehen uns am Donnerstag. Also, wie schon gesagt, ich werde auf jeden Fall teilhaben und ich glaube, es werden auch einige Bildungspiraten mit dabei sein, um diese schulische Inklusion von beiden Seiten, also einmal von der schulischen Sichtweise her und von den Schulpolitikern und auch von den Inklusionsleuten sauber und rund zu machen. Gut, wenn es das ist, dann nochmal von mir das Angebot, dass wenn ihr bei den Mumble-Podiumsdiskussionen in der Vorbereitung, in der Werbung Unterstützung braucht, meldet euch bitte, wir helfen euch da gerne. Ja, also das Interessante an diesen Sonderveranstaltungen ist, wir haben ja noch so ein paar andere geplant. Wir haben jetzt zum Beispiel mit der AG Familie, ist jetzt nicht so mein Hauptpunkt, aber da bin ich in der Organisation mit drin. Ich glaube, das war der 17. Dezember war das, glaube ich, ist ein Mittwoch. Mit dem Borchardt. Dr. Borchardt ist der im Landessozialgericht im 6. Senat oberster Richter. Ist aber auch familienpolitischer, ja, der macht so Steuerpolitik und Familienpolitik. Und der hat ganz interessante Ansätze, die auch von der AG Geldmarkt und so schon thematisiert wurden. Und da haben wir eine Sondermammelsitzung mit Monopol. Wir haben auch andere Leute eingeladen, also zum Beispiel Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Interessante ist, die Leute sagen schnell zu, wir kriegen nur keine Piraten an die Strippe. Da dann vielleicht mal einfach auf die Fraktionen zugehen, weil da sind ja für die meisten Themengebiete Fachpolitiker, zumindest in unseren Landtagsfraktionen vertreten, dass wir die vielleicht dann mit aufs Podium setzen können. Jaha, haben wir gemacht, aber das ist sehr zäh, sozusagen, wir wissen ja gerade in NRW, wer in der Fraktion zum Beispiel für Familienpolitik zuständig ist. Ich sag mal so, dass würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Feuer käme und die Leute, die in der Fraktion sind, sagen, Mensch, das ist das Thema, da setze ich mich mit aufs Podium, da befasse ich mich den ganzen Tag mit. Die Leute sind angeschrieben, angetextet und es kommt halt wieder Hilfestellung, das ist schade, das finde ich ein bisschen traurig. Jetzt, wo du gerade gesagt hast, Hilfestellung, also da könnte mal so ein bisschen von hinten rum an die Tür klopfen, hilfreich sein. Habt ihr denn auch da die Kölner Piraten schon mal angesprochen, gerade die, die jetzt hier im Kölner Rat sind? Also da muss ich sagen, die haben doch einen ganz netten Blatsch und da sehe ich viel, viel mehr Dynamik. Ne? Die sieht man ja auf Facebook, auch jetzt laufen ja da ganz große Diskussionen da ab und so weiter, die man angeschrieben. Ich denke, die würden eventuell mitziehen. Lisa zum Beispiel. Ja, also gut, wie schon gesagt, wir haben ja der Yoshi macht ja die AG-Familie. Diese Veranstaltung heißt steuerfreundliche Familienpolitik und soll darauf hinzielen, wie können wir Transferleistungen effektiver für unsere Wähler, auch Bürger gestalten. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage, wer halt da sehr fit ist. Da haben wir an die Fraktion gedacht, wir wissen natürlich nicht, wer vielleicht in den Städten oder in den Räten da sehr aktiv ist. Also in Bildung weiß ich zum Beispiel, dass Aachen zwei Stadträte haben, die super im Bildungsbereich arbeiten und Newsletter haben und da wirklich voll Herzblut sind. Aber das weiß ich natürlich oder wir wissen das nicht im Bereich der AG-Familie. Kurzum, für jeden Hinweis bin ich dankbar. Dann probieren wir dich bzw. euch dann noch ein bisschen zu unterstützen, dass ihr da die Piraten aufs Podium bekommt. Es kann ja nicht sein, wir rennen fast in allen Themengebieten den Leuten hinterher und dann hakt es in dem Themengebiet, wo wir die Leute bekommen, an Piraten. Das kann ja nicht sein. Also fragen wir da vielleicht auch nochmal die anderen Landesverbände bzw. anderen Fraktionen, ob sie da Fachleute haben, die sie euch da zur Verfügung stellen können. Ja, das sollten wir. Wir sollten das wirklich überlegen. Wir haben wirklich einige Piraten, die sehr, sehr gut auch im Bildungsbereich sind. Und das große Problem ist für die Koordinatoren oder jetzt für Beauftragte wie mich, diese Piraten aus den Fraktionen zu aktivieren und sich aktiv zu beteiligen. Wir hatten zum Beispiel bei der OER-Konferenz in Berlin keinen einzigen Pirat aus Berlin, außer Peggy. Und das finde ich bei so einer ganz großen Konferenz, wo sich rund 300 Leute sprechen und über die Zukunft von Bildungsmaterialien sprechen, finde ich das echt traurig, wo wir ja wirklich gute Bildungspiraten auch in Berlin haben. Also das ist echt schade. Da würde ich mal hoffen, dass da ein bisschen mehr weiter geblickt wird und geguckt wird, dass man an solchen Veranstaltungen teilnimmt. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe mit Michael Kittlau zusammen ist ja, die Leute darauf hinzuweisen. Das tun wir auch. Wir twittern ja und sagen, kommt, ihr seid ihr da, macht doch. Und da kommt halt wenig Rückmeldung. Da, glaube ich, brauchen wir Piraten in Zukunft ein bisschen mehr Pfeffer im Hintern. Gerade in Kontakt mit den Landtagsabgeordneten und AGH-Piraten würde ich sehr empfehlen, nicht über Twitter zu probieren, sondern formell in Form einer E-Mail anzufragen. Da kommen dann auch öfter Antworten. Ja, kann ich machen. Wobei wir mit der Moni ja eine Piratin haben, die aktiv bei uns mitarbeitet, ne? Ja, also Moni, klar, Moni ist also als Landtagsabgeordnete Monika Pieper natürlich super in der Arbeit, wie sie ihre eigene Arbeit, die tagtägliche Politik macht, aber auch die Koordinierung zum Bildungsbereich hat, alles immer versucht mitzukommentieren, mitzuarbeiten, aber auch ihre eigene Arbeit im Landtag, die ja durchaus ganz anders aussieht als die bildungspiratische Arbeit, die wir haben. Und trotzdem ist sie dabei, aber das ist natürlich eine hohe Belastung, das kann ich jetzt nicht von allen erwarten. Die Fraktion in NRW hat sich ja entschieden, dass die Fraktionen verschiedene Themenbereiche haben und die dann in diesen AGs und AKs mitarbeiten. Und Wischnach Moni macht das schon bei uns im Bildungsbereich, zumindest in NRW, sehr gut. Also das freut mich, dass zumindest im Bildungsbereich das für NRW funktioniert. Der Matsch mag da gleich was zu sagen. Ja, ich möchte den Wilke, mit dem ich ja eng, viel und gerne in dem Bereich Bildung zusammenarbeite und auch im Bereich Familie, bitten, mich, wenn du da Sorgen hast, die mir gar nicht bekannt oder bewusst geworden sind, sprich mich direkt an. Ich versuche gerne, einen Kanal aufzumachen. Ich war heute bei den in der Fraktion und habe gute Gespräche geführt und ich sehe da Möglichkeiten, vielleicht mit einem zweiten Stupser von der anderen Seite kurzfristig was zu bewirken. Drück deine Sorgen aus. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir das nicht bewusst war. Ich habe den Termin ja auch auf dem Schirm, habe aber von deiner Seite her eher die Aufforderung gelesen, das zu bewerben und nicht bei der Sache mitzumachen. Insofern vielleicht nochmal eine Aufforderung schicken in der AG Familie und vielleicht auch auf anderen Kanälen und nutz gerne die Möglichkeiten, sprich mich an, ich trage das gerne weiter und vielleicht finden wir über den zweiten Kanal dann einen Zugang, der aktiv wird. Ja, danke Masch, machen wir. Ja, es ist der 17.12., war die Frage gerade. Es ist halt so, du hast natürlich nur begrenzte Arbeitskapazität, ich auch in der Vorbereitung. Ich kontaktiere oder ich gucke eher nach außen zu den Außenkontakten und dann noch diese Innenkontakte, also innerhalb der Partei sehr stark zu pflegen, ist natürlich viel. Danke fürs Angebot, ist ganz gut, wenn du dann Rücken frei hältst und vielleicht einen zweiten Kanal aufmachen kannst. Ja genau, zumal ich ja, das ist zwar jetzt erst im Aufbau befindlich, auch den Kontakt zu den Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen in NRW zumindest aufbaue und den direkten Kontakt und mir dann vielleicht zu solchen Sachfragen auch direkt Personen einfallen. Kurz eine Anmerkung zu dem Termin. Jetzt mal unabhängig von Können, Nicht-Können und Abgeordneten. Aber der Termin ist auch einfach hardcore unglücklich, ne? Also am 17. ist Plenarsitzung und dritte Haushaltslesung. Das heißt, die fangen um 10 an und sind um 18 oder 19 Uhr mit dem Haushalt fertig. Und dann kommt der Rest der Tagesordnung. Da wirst du schwerlich einen Abgeordneten aus NRW finden, der das irgendwie einrichten kann, dazu mammeln, weil die schlichtweg Plenum haben. Ja. Ja, da hast du recht. Also das ist natürlich klar, aber wir koordinieren ja im Moment die Termine nach den Zeiten, die die Gäste haben. Und das war schon schwer, halt eben Borchardt und andere mit reinzukriegen ins Boot, Deutscher Familienbund und so. Und deshalb kam dann so der 17.12., wir hatten auch den 22.1. Es passt halt nicht immer. Aber wir müssen halt gemeinsam gucken, wer vielleicht auch in Berlin oder im Saarland oder sonst irgendwo noch da ist. Es gibt ja noch andere Landtage, wo wir drin sind und dass wir da jemanden finden, der halt eben wirklich auch so ein bisschen politisches Feuer der Piraten mit in so eine Diskussion reinbringt. Denn der Borchardt wird halt eben bedingungsloses Grundeinkommen ansprechen. Der wird sich da gegen ansprechen. Ja. Bevor wir noch weiter jetzt diesen Event jetzt hier organisieren und koordinieren, möchte ich das jetzt gerne unterbrechen, obwohl ich das ganz toll finde, dass ihr jetzt mit Vernetzung und Mumble-Diskussionen aktiv werdet. Aber ich glaube, für die, die jetzt nicht im Bildungsbereich drin sind, bringt das jetzt nicht mehr so viel an dieser Stelle. Also fühle ich nicht zu sehr eingebremst, aber kein Problem. Wir müssten mal schauen, dass wir hatten uns ja die Vorgabe gesetzt zu ungefähr 1,5 Stunden und wir haben noch die Inklusion, die was sagen möchte. Cola, Wortmeldung, Halbsatz. Cola? Willi, kannst du die Informationen aus dem Landtag jetzt hier noch irgendwie unterbringen, dass man die daran beteiligen kann, ohne zu sagen, wir machen dann mal irgendwie. Könnt ihr euch irgendwie zusammensetzen oder so? Also wir haben da schon eine recht gute Vernetzung. Okay. Also wie schon gesagt, ich sag mal, der Manfred, der Masch halt eben ist ja Bildungspirat und jetzt auch PolGF und wir kennen uns jetzt mittlerweile alle auch seit 2 Jahren. Wir müssen das Ganze halt nur auf den Weg richtig bringen. Schreibe regt sich nicht künstlich auf, der hat irgendwas gefunden. Könnt ihr euch mal bitte irgendwie zusammendividieren? Jetzt kommt bitte, wir hatten das gerade beendet. Ihr könnt das gerne nach der Sitzung nochmal ausführlich diskutieren, wie ihr euch in NRW untereinander kommuniziert. Aber wir sind jetzt bei der Inklusion. Wenn da jemand was zu sagen möchte zur Inklusion, dann bitte go. Ja, einmal ein kurzer Rückblick auf Zeile 248. Für die Inklusion kann ich das Gleiche sagen. Themenbeauftragter wurde gewählt, Konsensliste liegt dem Bufo vor, Beauftragung erfolgt nicht. Könnte natürlich sein, dass die verschiedenen AGs da draus schließen, wie wichtig der Bufo sie nimmt. Naja, der Bundesvorstand hat halt eine bestimmte Anzahl an Themenbeauftragten, beziehungsweise würde gerne Meta-Themenbeauftragte haben, die einen Bereich koordinieren und eben keine Fachsprecher. Das ist ein ziemlicher Unterschied in dem Ansatz und ist zwar verständlich, dass ihr da ein bisschen enttäuscht seid, dass es da nicht so flott und so nach eurem Kopf geht, aber ihr müsst ja sehen, die müssen halt probieren, das Große und Ganze zu kommunizieren und zu organisieren. Also da würde ich ein bisschen halt eben um euer Verständnis bitten. Dass das alles jetzt nicht gleich geht, ist halt leider so. Ja, warum wird denn ausgeschrieben, wenn sie gar nicht gewollt sind? Wäre es nicht gewollt. Also nur weil die noch nicht in einer Sitzung beschlossen worden sind, heißt ja nicht, dass es nicht gewollt ist. Das heißt nur, dass der Vorstand halt eben noch keine Sitzung hatte, wo er sich speziell mit diesem Thema beschäftigt hat, um diese neuen Themenbeauftragten beziehungsweise zu benennen offiziell. Also da würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Okay. Manny, der Bundesvorstand muss das erstmal sortieren und Christos hat auch noch ein reales Leben, wo er seine Familie und sein Geschäft in die Reihe kriegen muss und der muss jetzt erstmal, was alles reingekommen ist, sortieren und dann muss es dem Bundesvorstand vorgeschlagen werden. Und an der Stelle, wo es dem Bundesvorstand vorgeschlagen wird, da würde ich denken, da solltest du gucken, ob das so abläuft, wie das entsprechend eurer AG ablaufen sollte. Und so weit ist das noch nicht. Haufenweise Arbeit. Jupp, haufenweise Arbeit. Aber dann scheint es auch mit der Inklusion durch zu sein. Dann hätten wir noch die Koordinatorenkonferenz und die Einladung am 12.12. Moment, am 14. Nee, am 12.12. Ist doch richtig, ja. Im Mumble an der Coco um 21 Uhr teilzunehmen. Kommt da alle zahlreich und bringt eure thematische Arbeit ein. Wenn jetzt keine weiteren Themen mehr sind und keine Meldungen, würde ich den offiziellen Teil der Sitzung beenden. Also sprecht jetzt, oder? Jetzt. Du hast mir noch keine Chance gegeben, mich mit dem Micha nochmal zu verständigen, weil du die Frage nicht gestellt hast, gibt es an die Energie AG noch eine Frage? Und ich hätte eine Frage. Strommarkt der Zukunft, Michael. Diskutieren Sie mit, ich habe festgestellt, die Bundesregierung will mit uns nicht diskutieren, die haben nur eine E-Mail-Adresse angegeben und die Energie hat sich ja schon eine Weile drüber unterhalten. Da hätte ich noch gerne etwas. Machst du das oder soll ich hier nochmal irgendwas das machst du bitte. Also wir werden das Thema am Wochenende bei unserem Barcamp natürlich besprechen und ansonsten bin ich guter Hoffnung, dass wir die Bundesregierung doch so anregen werden, dass sie doch mit uns reden wollen. Und ich sehe, wir haben eine Riesenchance, auch wenn sie den März immer irgendwie promoten. 31. Februar ist vorbei. Wir sollten irgendetwas finden, wo wir den richtig auf die Füße treten. Aber dann warten wir erstmal das Wochenende ab und dann geht ihr in die Vollen. Ich denke, wir haben genug spannende Themen, um sie zu reizen. Ich krieg's übrigens nicht hin, ich schaff's nicht. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Mit Sicherheit. Aber nochmal zur Erklärung. Die Bundesregierung verarscht uns hier alle. Da hätte ich nochmal gerne was untergebracht. Micha, kannst du nochmal dazu ein bisschen was sagen, dass die anderen Piraten sich da ein bisschen was einbringen können? Weil das ist eine energiespezifische Geschichte. Aber es geht eigentlich alle Piraten irgendwie an. Es geht hier um Netze in Bürgerhand. Jedenfalls sehe ich das so. Also, dass die Bürger politisch verarscht werden, wie du das nennst, auch von der Bundesregierung, das ist uns ja, glaube ich, allen klar. Da gibt es ja mehr als genug Themenbereiche. Ich denke, das führt jetzt aber wirklich zu weit. Wir werden verschiedene Dinge thematisieren und auch kritisch versuchen, in die Medien zu bringen. Da ist ja schon einiges in Vorbereitung. Nun sei doch nicht so ungeduldig und ich möchte die Gelegenheit nutzen, das Interesse für die nächsten Sitzungen bei uns aufrechtzuerhalten. Wir werden dann schon spannende Dinge berichten. Okay, ich bin ja halt noch ein junger Lurch. Ich bin sehr, sehr dynamisch. Dann bring deine Dynamik doch gerne in die AG-Arbeit ein, auch die Einladung an alle anderen, an den thematisch arbeitenden AGs da mitzumachen und ihre Ideen und Vorschläge einzubringen und da tolle Projekte für Piraten zu tun. Dann schrei nicht, sondern sag an der richtigen Stelle das Richtige. Und ab die... Ja, bitte. Gut, nachdem Koda sich dann jetzt zurückhält, würde ich die Sitzung schließen und das Wort an Jano übergeben, dass Jano uns noch ein bisschen erzählen kann, was da am Wochenende bei Blockupy gelaufen ist und was es mit diesem Projekt von Jano auf sich hat, was jetzt die Piraten in Rheinland-Pfalz auch ein bisschen voranstellen wollen und ein Mumble dazu machen wollen. Ja, danke. Und danke auch an diesen Vorschlag mit dem extra Mumble. Da komme ich gern drauf zurück und ich versuche es jetzt auch halt ein bisschen kompakter gerade mal zu halten. Genau, die, also meiner Meinung nach war Blockupy die 4 Tage ein erfolgreiches Event. Wir hatten schon Donnerstag da volles Haus und das blieb dann auch so. Und es gab ein reichhaltiges Workshop-Angebot, unter anderem auch mit einem neuen Konzept, dass 3-stündige Workshops an 3 Tagen hintereinander, die quasi aufeinander aufbauten, durchgeführt wurden. Da war jetzt der Basisdemokratie-Workshop noch nicht dabei. Wir hatten am Ende gerade mal noch 2 Stunden von eigentlich 3. Und da war dann auch jetzt nicht mehr so viel von dem zu realisieren, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Aber das grundsätzlich erstmal eine tolle Sache, da solche längeren Workshops zu machen, die aufeinander aufbauen. Das wollen sie auch fortführen. Genau, also sehr viel Diskussion und am Samstag war das, glaube ich, da wurde dann auch das Datum der EZB-Eröffnung verkündet. Das fällt jetzt auf den 18. März und da gehen jetzt halt eben auch die Vorbereitungen für los. Die Demo war eigentlich auch erfolgreich, waren 3000 Mann da. Man hat dann da ein bisschen zivilen Ungehorsam vor der EZB geübt, kann man sagen. Da sind ein paar Farben an die Wand geflogen, in den Blockupy-Farben. Und der Kölner Karnevalclub war noch da. Der bewirkt aber bei mir eher das Gegenteil. Man kann da schon noch einiges mehr machen, sozusagen. Hätte auch vielleicht EZB machen können. Schätze aber, dass das alles insgesamt, die ganze Orga, schon ein mächtiger Aufwand war, auch von den Kosten her. Und dass man damit echt auch zufrieden sein kann von der Orga. Und genau, das zudem. Dann haben wir da eine Basisbefragung initiiert. Ich habe mir da ein Konzept ausgedacht, das basiert auf dem Konzept einer psychologischen Planungsintervention. Das hat man in der Rehabilitationsforschung bzw. in der Rehabilitation auch schon erfolgreich angewandt im Umgang mit chronischen Erkrankungen. Das heißt, wenn es darum geht, irgendwie konkrete Ziele zu finden, gemeinsam mit den Patienten und dann diese auch so konkret definiert und auch Hindernisse und Barrieren, zum Beispiel wenn es darum geht, neue körperliche Aktivität aufzubauen und so weiter. Ich will es versuchen, kurz zu machen. Das hat auf alle Fälle gute Effekte erzielt, bis zu 20% Verhaltensänderung in Bezug auf maladaptive Verhaltensweisen. Ja, ich beziehe das jetzt sozusagen eher auf Diskussionsverhalten und wie stimmt man miteinander ab und was hat man für einen Diskurs. Wird an der Stelle auch ganz interessant. Da habe ich auch noch einige Konzepte und theoretische Vorleistungen bisher gehabt. Und auf Basis dessen halt jetzt diese Basisbefragung. Das war halt ein Fragebogen, den findet ihr auch da auf dem Twitter-Account, den ich da aufgemacht habe, kurz davor, @basisbefragung heißt der. Wenn ihr interessiert seid, ich kann euch auch nochmal kurz 1-2 Links zum Fragebogen und zu dem Flyer reinstellen ins Pad. Ist da Interesse? Und sonst mache ich dann weiter kurz. Okidoki. Genau. Die Basisbefragung lief darauf hinaus, dass von den Teilnehmern Ziele und halt eben auch Missstände, Ziele und konkrete Forderungen und auch Aktionsvorschläge in Bezug auf Tag X gesammelt werden sollten, die wir dann in dem Workshop auswerten wollten. Das heißt, zu einem größeren Gesamtbild zusammen und auch gewichten stellen. Und genau, das diente eben dem Zweck, dieses neue Verfahren auszuprobieren und auf Praktikabilität zu testen und auch schon mal zu schauen, inwiefern man jetzt dann bei der Durchführung in Form von solchen Konsenscafés, abgeleitet von einem World Café, man das dann auch gegebenenfalls online umsetzen kann. Ja, also Ziel ist dann schon, solche Konzepte sowohl offline als auch online durchführbar zu machen und eben halt auch das bekannt zu machen und da das erlebbar zu machen, wie es halt auch möglicherweise anders laufen könnte. Die Kosten der Basisbefragung, also sprich Fragebogen, Flyer und so weiter, die wurden von der Europäischen Occupy-Zentralbank gestiftet. Die Fragebogen und Flyer, die lagen da auch mit inklusive der Abgabebox mit auf dem Infotisch der EOZB. Und wir haben dann halt auch dann die Tage aktiv die Fragebogen verteilt und es gab dazu noch Buttons so mit Hasen drauf und Loading Democracy als Dankeschön zum Ausfüllen. Die Leute haben teilweise die Buttons auch so nett gefunden, dass wir den Fragebogen nur deswegen ausgefüllt haben. Aber es hat zumindest irgendwie miteinander funktioniert auch. Kann man so sagen. Jetzt zum Fazit des Ganzen. Oder beziehungsweise am Sonntag hat dann eben der Workshop stattgefunden, aber leider nur 2 Stunden, deswegen mit einem anderen Programm. Das Fazit jetzt dieser Aktion ist eigentlich das, dass da schon noch erheblicher Verbesserungsbedarf ist in der Durchführung von so einer Studie. Wir hatten jetzt eben halt kein Corporate Design von dem Fragebogen zum Beispiel und so dass eigentlich man da nur begrenzt überhaupt identifizieren konnte, wo jetzt der Fragebogen eigentlich herkommt. Und deswegen, schätze ich, war es ein Punkt, weswegen man dann letztendlich eigentlich nur eine wirklich geringe Teilnahme wieder konstituiert, also jetzt am Ende hatten. Wir hatten bis Samstagabend 23 Teilnehmer an der Umfrage von vielleicht mindestens 500 Teilnehmern am Blockupy Festival und die dann auch da in den Workshop-Räumen und Sitzungsräumen unterwegs waren. Also relativ geringe Teilnahme und dann war das Muster des Fragebogens auch so angelegt, dass man da ganz kurz mit 2 bis 4 Wörtern eigentlich jeweils versucht, da seine Ziele und Missstände und so weiter anzugeben. Das kann man dann bei der Online-Erhebung schon auch entsprechend kürzen. Da wird dann halt die Antwort nicht angenommen, wenn das länger ist. Das Problem hier ist halt beim Sortieren und bei der Weiterverarbeitung dann halt kurz und bündig und eindeutige Angaben dazu haben. Und man kann schlecht sozusagen aus einem langen Text so die Kernaussage sozusagen da rausfiltern, ist objektiv eigentlich nicht möglich. Deswegen gleich ganz kurz versucht die Teilnehmer da auf kurze Antworten zu bringen. Das hat nicht geklappt. Ich gehe auch davon aus, dass gar nicht alle überhaupt die Titelseite gelesen haben, wo das Verfahren auch erklärt war. Und insofern kam halt eben auch raus, dass von den 23 Leuten, die das Ganze ausgefüllt haben, letztendlich die Hälfte der Antworten auch den Rahmen gesprengt haben. Insofern aufgrund halt auch der geringen Teilnehmergröße konnte man halt eben halt auch kein repräsentatives Muster oder Abbild sozusagen des Meinungsspektrums von Blockupy erstmal überhaupt rausholen. Ziel war ja da eben auch so ein Muster abzubilden, wie man das schon kennt, und dann halt plus X, was zusätzlich in der Basis sozusagen noch an Ideen und Kreativität da ist. Genau. Ja, insofern hatte ich erstmal noch vor, den Workshop nochmal mit mehr Informationsmaterial zu füttern am Anfang und nochmal zu sammeln, weil dann verkürzte sich der Termin halt auch noch auf 2 Stunden und dann haben wir da eine sehr intensive Informationsveranstaltung gemacht zu dem Verfahren, zu den theoretischen Hintergründen. Da im Workshop waren dann am Ende 8 Teilnehmer da. Und aber auch eigentlich für die Durchführung dieses Workshops im Rahmen eines Konsenscafés hätten uns auch mindestens 9 Teilnehmer bedarft. Also da reichte sozusagen erstmal die Teilnahme insgesamt nicht so aus, um das sozusagen durchzuziehen oder wirklich zu erproben. Aber die Teilnehmer, die halt da waren, die waren eigentlich sehr interessiert und das war auch trotzdem eine positive Erfahrung jetzt für mich, das dann so zu machen. Genau. Gucken, ob ich noch was vergessen habe. Ja, also das war jetzt so das mehr oder weniger Kurzbericht über Basisbefragung und Workshop. Falls ihr da noch Fragen habt, gerne. Vom Blockupy Bündnis her ist die Beziehung zu dieser Aktion von mir eher noch ein bisschen verhalten. Förderung ist teilweise halt schon da, aber die betrachten das eher noch so als nebenher und ich habe auch kein Problem mit sozusagen solche Dinge nebenher aufzubauen. Und das andere ist, ich nenne es mal einen Kontrast, zentralistisch Protest zu organisieren versus dezentral Protest zu organisieren. Und aktuell hat man da eher noch so einen Mittelweg, dass man versucht, zentralistisch dezentral Protest zu organisieren. In Bezug auf den 18. März hat man da halt eben dann im Abschlussplenum auch schon so ein bisschen gesammelt, was da so ablaufen kann, über wie viele Tage der Protest laufen kann und so weiter. Und es ist jetzt auch so erstmal, dass der Tag 18. auch gesetzt ist und da auch eine Art provisorische Anmeldung schon existiert, damit sich an dem Tag halt nicht AfD oder andere vor das Gebäude stellen. Auf den 18. spitzt es sich halt zu und dann wurde halt diskutiert, ob noch die Tage darum herum was passiert. Ich fände das halt wichtig, dass man da drumherum auch tatsächlich die zentralen Proteste organisiert und habe dann am Ende der Veranstaltung ein Chaos-Geländespiel vorgeschlagen, mit dem man, was ja auch gefordert wird, die Stadt tatsächlich auch friedlich auf den Kopf stellen kann, wenn man das gut organisiert, und würde das halt weiter da im Co-Kreis gern einbringen. Das heißt, ich würde da gern wirklich alle möglichen Aktionsformen in dieser Zeit gerne in einer Art von Chaos-Geländespiel einbringen, beziehungsweise diese fördern, sodass sozusagen von unten, von der von seitens Künstler und freier Aktivisten da dann auch eine entsprechende Motivation entsteht, dorthin zu ziehen zu dem Zeitpunkt. Genau. Und ja, das war es so kurz von mir. Habt ihr da Fragen? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.